Kackmann! Du bist ein kleiner Sack! Fraktal und Engel hat Kackmann! Du hast ihn beim Zaufen verloren! Fraktal und Engel hat Kackmann! Wo kann er denn bloß sein? Fraktal und Engel hat Kackmann! Du willst von deiner Musik leben! Fraktal und Engel hat Kackmann! Bleib in Sachsenhausen kleben! Fraktal und Engel hat Kackmann! Wo ist denn dein Spatz? Fraktal und Engel hat Kackmann! Findet das die Mädels voll? Fraktal und Engel hat Kackmann! Kauf dir einen neuen und sauf dich voll! Fraktal und Engel hat Kackmann! Du bist ein kleiner Sack! Fraktal und Engel hat Kackmann!